Wow. Wow. Jesus offenbart dir immer tiefer seine Liebe zu dir. Weißt du, wo unsere Pastoren gebetet haben, für die einzelnen Menschen, die durch Situationen durchgehen, da habe ich Jesu Augen gesehen. Und da kommt so eine Liebe raus. Da ist so ein Verständnis für dich da. So eine Liebe für dich da. Weißt du, da schmilzt dein Herz. Da brechen Mauern, da fallen Mauern weg. Da verschwindet Leid. Da geht Hoffnungslosigkeit. Du einfach immer tiefer erkennst, wie sehr dein Herr dich liebt, wie sehr er für dich ist. Weißt du, in solchen Momenten willst du eigentlich gar nichts anderes mehr, als nur ihn anzuschauen, nur in seine Augen zu schauen, nur im Himmel bei ihm zu sein, seine Liebe zu spüren, seine Liebe zu erfahren. Das ist eine Liebe, die gibt es auf der Erde nicht. Seine Liebe ist Heilung. Heilung für deinen Körper. Heilung für deine Seele. Seine Liebe ist alles, was wir brauchen. Alles. Weißt du, das ist die Begegnung mit ihm, mit unserem lebendigen Herrn, mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Weißt du, Jesus lebt, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und seine Kraft, seine Power ist die Liebe. Die Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Seine Liebe heilt. Lass nicht mehr zu, dass du hoffnungslos bist, dass du Dinge, die sich nicht verändert haben seit vielleicht vielen Monaten oder seit vielen Jahren, dass Hoffnungslosigkeit kommt, dass Resignation kommt. Schau in seine Augen. Schau in seine Augen. Sieh seine Liebe, die aus seinen Augen hervorkommt. Lass dich von seinen Augen bescheinen. Weißt du, wir brauchen nichts anderes mehr. Wir brauchen nichts anderes mehr. Egal wie es aussieht, egal wie es in der Welt so geht. Weißt du, du hast diesen geheimen Ort, diesen Ort in ihm, wo du jederzeit hingehen kannst. Du bist nicht ohne Heimat, du bist nicht heimatlos. Du bist angekommen, du bist angenommen, du bist geliebt. Weißt du, da wird das Leben so einfach, wenn wir nicht mehr streben müssen nach irgendwelchen Dingen, nicht alles haben müssen, was es in der Welt gibt. Weißt du, einfach sein, du darfst einfach sein in deinem Gott. So wie du jetzt in diesem Moment bist, bist du geliebt, unendlich geliebt und angenommen. Und dein Herr sagt, komm her, meine Schöne. Komm her, mein Schöner. Komm her, meine Geliebte. Komm her, meine Geliebter. Verbring Zeit mit mir. Ich will dir begegnen. Ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will dich erquicken. Weißt du, er ist das Wasser des Lebens. Wo er ist, gibt es keine brackige Pfütze. da gibt es keinen üblen Gestank, sondern dieses Wasser des Lebens, das spült deine Seele frei. Es spült deinen Körper frei. Es verjüngt jede Zelle. Oh, dieses Wasser, weißt du, wir brauchen sein Lebenswasser. Sein Lebenswasser. Er ist Leben und er hat uns Leben gegeben. Oh, weißt du, oh, wir brauchen nur Jesus. Wir brauchen nur ihn. Er hat uns gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Weißt du, dieser Satz, er gewinnt immer mehr an Bedeutung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, das heißt nicht, dass wir unfähig werden in der Welt oder dass wir abgehoben sind, sondern wir trachten einfach zuerst nach dem Reich Gottes. Unser Herr steht an erster Stelle. Wir pflegen die Beziehung, die Gemeinschaft zu ihm. Wir sind hungrig nach mehr von ihm. Wir wollen seine Liebe erfahren. Immer tiefer wollen wir ihn erkennen. Und dadurch erkennst du immer mehr den Vater. Und es ist so wichtig, dass wir hier in dieser Welt immer tiefer unseren Herrn erkennen, immer tiefer den Vater erkennen, dass wir unsere Stärke, unsere Kraft, unser Leben, unseren Alltag aus ihm herausleben. Dass wir im Vertrauen, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, ihn an die erste Stelle setzen, dass er uns alles hinzufügt. Schluss mit dem Kämpfen, Schluss mit dem Gedanken, Schluss mit dem Gedankenkarussell. Erste Anlaufstelle, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ein Name, nicht mein Banker Herr Mayer. Mein Konto bei der Commerzbank, meine Ersparnisse bei was weiß ich wo, sondern nur ein Name. Jesus, weißt du, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ein einziger Name genügt, der Name über allen Namen, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Da muss ich dein Bankkonto beugen, wenn sie minus bus. Da muss ich dein Körper beugen, wenn er noch nicht gesund ist. Es muss sich alles beugen vor dem Namen Jesus. Weißt du, die Liebe ist Kraft. Die Liebe will heilen. Die Liebe will wiederherstellen. Die Liebe hat nur das Beste für dich im Sinn. Glaub es, weißt du, glaub es. Glaub es einfach. Glaub es einfach. Glaub es einfach. Zweifle nicht mehr. Glaub es einfach. Weißt du, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Und wir dürfen uns diese Wahrheit nicht rauben lassen. Weißt du, hier, das ist so wunderbar, genieß es, genieß jede Sekunde hier. Weißt du, hier, wo wir uns ausschließlich ausrichten können auf unseren Herrn. Aber ich sag dir, auch im Alltag, richte dich aus in jeder Sekunde, die du hast, auf deinen Herrn. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und er fügt dir alles hinzu. Alles hinzu. Die Liebe fügt dir alles hinzu. Und du trachtest nach der Liebe. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Erfüllung. Das ist unser Leben. Nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen und bis zur Entrückung. Amen. Ja, jetzt wollte ich gerade schon gehen. Ach ja. Die ganze Zeit hatte ich jetzt schon unseren Michel im Ohr. Und zwar, wie er in seinem französischen Akzent sagt, glaube nur. Ich kann immer so schlecht Akzente nachmachen. Aber echt immer nur, glaube nur. Und das wird Gott dir heute sagen, wirklich, glaube nur. Weil durch Glauben empfangen wir all diese Verheißungen Gottes. Durch Glaube treten wir in alles ein, was der Herr uns versprochen hat, was in der Bibel steht. Und er hat mich auch erinnert an einen Bibelvers, den ich jetzt letzte Woche gelesen habe, und zwar in Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, wir haben eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Wir zweifeln nicht. Wir zweifeln nicht. Wir wissen, dass unser Papa gut ist. Ja? Er liebt dich wirklich so sehr. Er hat dich schon vor Grundlegung der Welt, schon bevor es die Erde gab, bevor irgendwas existiert hat, hatte er dich schon im Kopf und sagt, hey, der Joshua, den brauchen wir jetzt. Der kommt... Sorry, Osma. Ich finde es so faszinierend, wirklich, dass Gott jeden von uns im Blick hatte, im Herzen hatte, schon bevor alles existiert hat. Wie wertvoll bist du? Wie wichtig bist du Gott überhaupt? Wie wichtig bist du Gott, dass er dich erschaffen hat, dass er dich kannte schon immer, dass du schon immer in seinen Gedanken warst, schon immer in seiner Vorstellung warst, dass jeder deiner Tage schon vor Grundlegung der Welt feststand. Es ging ja nicht nur, dass er dich irgendwie macht, sondern er hat jeden Tag geplant. Im Psalm 138 oder 139 steht es, dass er sieht, wenn du sitzt, dass er sieht, wenn du läufst, dass er deine Gedanken schon kennt, bevor du sie aussprichst. Du musst mal gucken, wie nah dir Gott ist. Gott ist dir so nah. Gott sieht dich. Gott weiß, was passiert. Gott weiß, dass du hier bist. Gott hat es schon vorher gewusst, dass du hier bist, als du überhaupt wusstest, dass du herkommst. Ja, aber es, ja, es ist wirklich so, du bist so wertvoll. Du bist so wertvoll, du bist so geliebt. Und wirklich, lass dir nichts anderes einschwätzen. Lass dir wirklich nicht irgendwie... Lass dir wirklich nichts vom Teufel vormachen und sagen so, ja, Gott interessiert sich nicht für dich oder er sieht dich nicht. Gott sieht dich sehr wohl. Er sieht dich, er sieht deine Situation, er sieht vielleicht, wo du drinsteckst, er sieht vielleicht, was um dich herum passiert, er sieht deine Wünsche, deine Gedanken, deine Hoffnungen, deine Gebete. Er hört alles, er sieht alles. Denk niemals, dass deine Gebete irgendwie nicht gehört werden oder dass ja, weil der Feind, der sagt uns oft so Sachen wie so, ja, Gott hört dir nicht zu und das, was du betest, ist eh falsch und so. Das sind alles wirklich Lügen, es sind Lügen. Wenn du betest, sprichst du mit deinem Vater im Himmel und er hört dich sehr wohl. Er hört dich, er hört jedes Wort, er sieht jede Träne, die du weinst. Er sieht wirklich alles, er hat dich auf dem Schirm und wirklich sein Herz sehnt sich nach dir. Er ruft dich wirklich in seine Gemeinschaft, er ruft dich an sein Herz. Er will dich näher haben, er will dich wirklich von Angesicht zu Angesicht haben. Er will dich wirklich ja, an seiner Brust haben, in seinen Armen schließen. Da will er dich haben. Lass dich wirklich von diesem Ort nicht wegziehen durch die Welt, durch Ablenkungen, durch Sorgen oder Ängste oder ja, durch Sünde. Mein Gott, manchmal passieren halt Dinge. Dann sagt Papa, es tut mir leid, es ist irgendwas passiert, bitte nimm es einfach weg. Und dann kannst du wirklich wieder, ohne dass irgendwas da ist, in seine Arme kommen und die Gemeinschaft genießen und dich lieben lassen von ihm, dich versorgen lassen von ihm. Es ist so wichtig jetzt, auch in der kommenden Zeit, dass wir so nah an Gott sind. Ich glaube wirklich, der Ruf, der geht ja momentan ins Gebet und Gebet ist ja nicht irgendeine Aktion oder Aktivität, sondern ein Gebet ist wirklich Kommunikation mit deinem Papa im Himmel. Du bringst wirklich dein Herz vor ihm und sagst, Herr, ja, ich bete für meine Nachbarn, ich bete für meine Familie. Wirklich, bete einfach rein. Wenn ich dich rufe, dann mach das einfach. Lass den Augenblick nicht vorbeiziehen, sondern wirklich bete für die Leute. Bete für das, was auf deinem Herzen liegt. Auch wenn es vielleicht beim Autofahren ist oder vielleicht irgendwo poppt irgendwas auf dein Bett einfach dafür. Er sieht es, er hört es, er nimmt es ernst, er nimmt es wahr und du bist so wichtig. Du bist so wichtig, weil unsere Gebete bewirken so viel in dieser Welt. Wirklich, unsere Gebete drehen so viele Sachen. Ich habe das festgestellt, ich habe Mitte letzten Jahres für eine Person begonnen zu beten und es sah echt nicht gut aus bei der Person, so geistlich. Und ich habe immer gesagt, danke Papa, dass du dich darum kümmerst, danke Papa, dass du wirklich weitergehst mit der Person, dass du sie an dein Herz ziehst, dass es wirklich bergauf geht. Und es hat lang nicht so ausgeguckt und plötzlich hat sich das gedreht. Es hat sich voll gedreht und mittlerweile ist die Person wirklich voll heiß und wirklich und folgt Jesus nach und macht Sachen und liest Bücher und wirklich. Und ich habe das wirklich, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Ja, sei wirklich nicht entmutigt, wenn du vielleicht eine Woche betest, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen. Bet weiter, bet weiter, bet weiter. Und der Heilige Geist wirkt. Bloß weil du vielleicht gerade nicht siehst, dass was passiert, heißt es nicht, dass Gott nichts tut. Wirklich, bet weiter, bleib dran. Und ja, Gott macht's wirklich. Glaube nur, dass... Ich kann es immer noch nicht. Aber wirklich, glaub, dass dein Gebet wirklich Durchschlag bringt. Glaub, dass dein Gebet wirklich ja, diese Furchen aufreißt auf dem Boden. Wirklich, dass das Land wirklich aufbricht durch dein Gebet, wirklich durch dein Flehen, durch dein Sehnen, wirklich durch deine Fürbitte, durch die Fürbuße. Dein Gebet wirklich macht den Ackerboden, reißt den auf. Oh, ich sehe das so, dass wirklich wie so landwirtschaftliche Fahrzeuge gibt es ja, die so Metalldinge haben, wo sie über das, die Felder gehen. Genau, die sind so Pflügen, glaube ich. Das ist ein Pflug. Okay, und das sehe ich wirklich, wenn wir beten, dann wird diese Erde aufgelockert, dann fährt dieser Pflug wirklich über die Erde und dann werden wirklich so diese Furchen gemacht, wo dann reingesät werden kann. Deswegen bete wirklich, dass die Erde aufgeht. Oh, das ist so wichtig. Oh, danke. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du wirklich mit dem Geist des Gebets kommst, Herr. Noch mehr, Herr. Wirklich zieh uns rein in diesen Fürbitte, in die Fürbuße, Herr, für unser Land, Herr, für Deutschland, Herr, für Europa, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns wirklich auf die Knie führst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns auf die Knie nimmst, Herr, dass wir für unser Land wirklich beten, dass wir einstehen, dass wir dieses Land retten, Herr. Danke, Herr, dass du uns dieses Land auf unser Herz legst, Herr. Danke, Herr, dass du unser Herz wirklich brichst für die Menschen, für die dein Herz gebrochen ist, Herr. Danke, Herr, dass Heilung kommt durch uns, durch dieses Haus auch, Herr. Oh, danke, Herr, dass diese Nation geheilt wird, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du fällst mit dem Geist des Gebets, Herr, auf jeden Einzelnen hier und im Livestream, Herr. Danke, Herr, zieh uns da tiefer rein, zieh uns rein, Herr. Zieh uns rein. Danke, Herr, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Wow. Glaube nur. Ist gut. Glauben ist ja auch Vertrauen. Und wenn du dir anguckst, so in der Welt, wenn man so sagt, wie man finanziert, da sagen sie, ja, okay, du musst irgendwie alles ganz viel diversifizieren, in allen möglichen Ecken anlegen, damit, wenn irgendwas runtergeht, geht es an der anderen Seite hoch und dann bist du irgendwie abgesichert. Und am Ende ist das aber irgendwo trotzdem, du gibst ja alles irgendwie in die Welt. Es ist alles Vertrauen da in die Welt irgendwie. Und deswegen, Gott will eigentlich, dass du auf ihn vertraust. Also du kannst das alles machen, so wie der Geist dich führt und so, aber Gott will, dass du auf ihn vertraust. Glaube nur, das ist auch, wo vertraust du, wo liegt dein Vertrauen? Und ich merke das immer wieder, weißt du, wenn du auf Gott vertraust, dann bist du irgendwie doch abgesichert. Du siehst es im Natürlichen vielleicht nicht wie irgendwie, gerade wenn du jetzt vom 10. redest, sieht es ja vielleicht in deiner Bankbilanz aus, okay, da geht immer der 10. Betrag raus, was andere nicht haben, da habe ich ja eigentlich weniger. Aber weißt du, irgendwie bist du trotzdem besser dran. Oder irgendwie bist du trotzdem versorgt, ich weiß es nicht. Es ist dann trotzdem, vielleicht ist es sogar, wenn du die Zahlen durchrechnest, dass du nicht kommst, dass was überbleibt, aber es öffnen sich dann Türen, vielleicht kriegst du dann die Rabatte, die keiner kriegt, oder ich weiß es nicht, aber irgendwie hast du den Mangel dann nicht. Weißt, es ist nicht so, dass, ja, du musst halt 10% dem Herrn geben, das ist so die Pflicht und dann hast du 10 weniger als alle anderen und dann musst du halt so am Hungertuch leiden. Nein, das ist es ja nicht. Ich glaube auch, weißt, bei Jesus, wo er die beobachtet hat beim Geben und die da ihr letztes bisschen gegeben hat, ich glaube nicht, dass die dann danach verhungert ist und dann war es das, sondern ich glaube, die hatte danach auch Überfluss, weil... Es ist, wo dein Herz ist, es ist dein Schatz, weißt du, wo du dein Vertrauen reinlegst, da ist auch deine Quelle. Und ich glaube, wenn du in Gott anlegst, jetzt mal so gesagt, oder wenn du deine Schätze im Himmel sammelst, weißt du, da ist Überfluss vorhanden. Und das ist, ja, natürlich, das ist auch geistlicher Überfluss, aber Gott kann dich auch im Materiellen versorgen, weil er weiß, hey, du bist ja auch, hast ja auch einen Körper und so, der braucht ja auch sein Ja, der muss ja versorgt werden. Und umso mehr du wirklich auf ihn vertraust und auch da rein einfach dein ganzes Herz legst, umso mehr wird der sich um diese Dinge auch kümmern. Und dann kannst du entspannt sein, kannst du vertrauen, dann kannst du auch dich auf ihn konzentrieren. Weißt, dann musst du dir nicht Sorgen machen, um, ja, okay, wie kommt mein Geld rein, ich muss das noch abzahlen, ich habe hier noch und sowieso. Und sondern kannst du da vertrauen und dann kannst du mit ihm gehen, kannst du dich auf ihn fokussieren, weißt du? Und ich glaube, das ist auch echt wichtig, nah an seinem Herzen zu sein in dieser Zeit. Ich habe mir irgendwie, weißt du, es ist so, du kannst ja auch immer, wenn du mit Gott gehst, du kannst jeden Tag, kannst Bibel lesen, mache ich auch, ist auch echt gut. Und viel, weißt du, du kannst, oder viel dir aneignen, weißt du, kannst viel, mache ich auch gerne, viel lesen und alles wirklich, auch wenn du jetzt dann ganz in die Tiefe willst, kannst du ja auch theologisch Sachen auseinanderlegen oder andere Sachen oder kannst dir viel Konzepte überlegen, weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mehr die evangelistische Art, dann kannst du sagen, okay, wie erreiche ich die Menschen und so. Alles richtig gut, aber ich glaube, am Ende ist es wirklich, worum es am Ende geht, ist, dass du Gott mit dir trägst, weißt du, dass du da was in dir trägst, wo die Leute, wo du einfach eine Begegnung hast, weil alles Wissen der Welt wird am Ende auch nicht viel erreichen. Ne? Es ist irgendwie, da fehlt die Substanz. Man sagt, fällt mir gerade so ein, in der Politik sagt man ja, es gibt da Face and Substance, also Gesicht und die Substanz, und scheinbar muss halt ein guter Politiker muss so das Äußere haben, aber muss halt auch irgendwas Substanzielles haben, was er mitbringt. So. Das ist so die Idee, also das Charisma. Und weißt du, du kannst dich im Natürlichen schön aufpolieren und du kannst irgendwie der Obergelehrte sein, du weißt alles, du kannst die, wenn die mit dir debattieren wollen und sagen wollen, ja, steht nicht das in der Bibel, weißt du, wenn sie dich herausfordern und ja, und dann kann es ja keinen Gott geben und alles, und dann kannst du alle Argumente dagegen bringen, wird am Ende aber auch nicht reichen. Weißt du, es braucht Substanz, und Substanz ist, in der Politik meinen sie damit irgendwelche Inhalte oder irgendwas, aber bei Gott, Substanz ist einfach seine Kraft. Weißt du, seine Kraft, das ist nicht irgendwas, es ist nichts Materielles. Ich meine, wenn Gott nur irgendwie, wenn du nur mit materiellem Zeug oder mit irgendwelchen guten Ideen oder irgendwas kommst, haben sie in der Welt genug von. Und wenn die eine nicht funktioniert, probieren sie die nächste, und dann haben sie sich einmal im Kreis gedreht und vergessen, dass die letzte nicht funktioniert hat, und fangen von vorne an. Das, weißt du, du musst mehr haben als gute Ideen, du musst mehr haben als schlaue Gedanken. Weißt du, es muss Substanz dahinter sein, es muss Kraft dahinter sein. Und es merkst auch, das ist, also ich weiß nicht, wenn ich Zeugnisse höre von Leuten, wie sie zu Jesus gekommen sind, es ist nicht so, ja, der hat jemand ein gutes Argument gemacht oder ich weiß nicht, oder also es ist nicht so Sachen, es sind Leute, wo du einfach merkst, hey, die haben da was gespürt, die haben da Jesus erlebt, die haben irgendwie die Kraft gespürt, du musst da vielleicht manchmal genau zuhören, manchmal sind sie sich selber nicht so, oder manche Leute, die noch frisch im Glauben sind, wissen ja selber nicht so ganz, was passiert ist, weißt du wahrscheinlich auch nicht, wenn du dir ehrlich bist, was, aber du merkst, irgendwas ist passiert in ihrem Herzen und irgendwas hat sich verändert, und deswegen musst, weißt du, und das muss auch bei dir passieren, weißt du, du kannst ja nichts aus dir produzieren, du kannst ja nichts von dir herausbringen, sondern es ist wirklich das, was Gott in dich legt. Und du siehst es auch bei den Männern Gottes, weißt du, die Großes bewirkt haben. Es war nicht in der ersten Linie ihr großes Studium, das irgendwas bewirkt hat, oder dass sie viel die Bibel gelesen haben. Das haben viel, haben sie auch, war auch gut. Aber oft war es einfach, sie haben irgendwie Gott erlebt. Sie hatten, weißt du, bei Josua heißt es, er hat das Zelt der Begegnung nicht verlassen. Bei vielen anderen in der Bibel heißt es einfach, der Heilige Geist war auf ihm. Weil da steht, ich meine, bei Simson, okay, der hat, war Nazaräer, hat so diese Dinge da eingehalten, also die, was er da gemacht hat, die Haare nicht geschnitten und so weiter. Und ich glaube, das war schon auch wichtig, aber ich glaube, es ging weniger um die Handlung, sondern mehr darum, dass es halt sein Commitment oder einfach, dass er sich dazu verpflichtet hat, ausgedrückt hat, dass er einfach das Herz für hatte. Und es war vielmehr, dass einfach der Heilige Geist auf ihm war. Siehst du ja auch später, als er dann Haare abgeschnitten hatte und so, und dann nochmal den Herrn bittet, ihn nochmal auf ihn zu kommen. Weißt du, hat er nicht gesagt, ja gut, die Haare sind weg, jetzt geht's halt nicht. Weißt du, Gott ist da weniger gesetzlich, als wir es manchmal sind, sondern es war einfach, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und es war, dass er die Haare abgeschnitten hat, das war nicht, ich weiß nicht, wie sehr es da um die Haare an sich ging. Ich glaube, es war mehr einfach, dass er mehr auf, nicht mehr so zum beim Herrn war, dass er den Heiligen Geist nicht mehr so auf sich gehabt hat und dass er halt mehr einfach den Dingen der Welt dann nachgegangen ist. Und das war eigentlich sein Fehler. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist auf dir ist, dann kannst du wie Simson, dann kannst du den Löwen erschlagen, dann kannst du Gebäude einreißen, im geistlichen natürlich, ein Gedankengebäude. Ne? Aber dann ist dir nichts unmöglich, dann ist dir wirklich nichts unmöglich. Und ja, und genau, und das musst du halt, ja, ich glaube, da ist es echt wichtig, so ganz nah an dem zu sein, was der Heilige Geist jetzt tun will. Weil, und du kannst aber, es gibt da auch irgendwie so, wenn du das nicht hast, wenn du den Geist nicht hast, dann kannst du sogar das beste Bibelstudium haben und dann legst du es halt irgendwie falsch aus. Weißt du, Buchstabe tötet, Geist macht lebendig. Wenn du den Geist nicht hast, dann kannst du die Bibel unauswendig kennen und wirst es nicht verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass du auf den Geist hörst, dass du in der Zeit, dass du, ja, nimm dir die Bibel, nimm dir die Zeit, lies darin, aber lass es dir vom Geist offenbaren und lass dir die Dinge von ihm aufzeigen. Weil, ja, ich lese gerade auch ein bisschen die Psalmen und so, und es ist, finde ich irgendwie faszinierend, wie David das gemacht hat. Also ich glaube, David hat das wirklich, der kannte Gott, das hast du irgendwie gemerkt, der hat irgendwie, der wusste auch, dass Gott für ihn ist, verstehst du, das finde ich da so faszinierend. Der hat in vielen Psalmen schreibt er eigentlich manchmal so ein bisschen am Anfang, ja, was er eigentlich für einen Mist gemacht hat und das so ein bisschen, da tut er ein bisschen Buße, aber dann sagt er irgendwie so im nächsten Satz, sagt er, ja, aber jetzt steh für deine Gerechten ein und bring den Sieg für deinen Gerechten und besiege die Feinde, und offensichtlich bezieht er sich zu den Gerechten dazu, obwohl er eben noch gesagt hat, hey, tut mir leid, da habe ich irgendwie Mist gebaut, weißt du, das heißt, er hat es irgendwie verstanden, hey, Gott ist für mich. Und wenn ich mit ihm gehe, wenn ich auf ihn vertraue, selbst wenn ich mal einen Vogel schieße, gehöre ich trotzdem noch zu seinen Gerechten, weil da Gnade ist. Und das hat David gewusst, bevor überhaupt Jesus da war. Weißt du, er hat es schon vom zukünftigen Alter eigentlich schon sich gezogen. Und so kannst du einfach auch gehen, dass du weißt, hey, Gott ist für dich, Gott ist für dich. Gott sieht dich als gerecht, weil du in Christus gerecht gemacht bist. Und so kannst du in dieser Sicherheit gehen und kannst wirklich all dein Vertrauen auf ihn setzen. Und ja, und da ist alles möglich, da ist alle Kraft und da kannst du wirklich dich vom Geist führen und leiten lassen, da musst du auch nicht immer, ja, da wird er dir auch zeigen, was richtig und falsch ist, welchen Weg zu gehen, da musst du jetzt nicht irgendwie sagen, okay, muss ich jetzt erstmal das genau analysieren, was ist jetzt die richtige Entscheidung oder was ist vom ganze Bibel durchgelesen, was muss ich jetzt tun, sondern nein, er leuchtet es dir dann auf, weißt du, er gibt dir dann, man nennt ja dieses Rema-Wort, er gibt dir das Wort für den Moment, wo du dann auf einmal weißt, vielleicht hast du nie drüber nachgedacht, ah, in Römer, da steht das so und so, und dann weißt du genau, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist wichtig in der Zeit, dass du dich da vom Geist führen lässt. Amen. Ich habe zwei Fragen. Keiner muss mir antworten. Nur im Herzen. Ihr dürft aber gerne, natürlich. Glaubt ihr an Gott? Super. Die zweite Frage ist, glaubt ihr Gott? Noch viel besser. Weil dann hätte ich nämlich gesagt, an Gott glauben die Teufel auch und die Dämonen auch. Aber Gott glauben, das ist nochmal was anderes. Aber ihr habt beides 100% richtig beantwortet. Ich habe das heute so ein bisschen durchgeflogen im Neuen Testament. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo das steht. Wenn wir Gott nicht glauben. Oh, jetzt begebe ich mich auf Glatteis. Ich weiß nicht mehr genau, was da steht. Ist egal. Wir nennen ihn Lügner oder so ähnlich. Aber wir glauben Gott. Ich habe es gerade gefragt, ich habe es gerade gehört. Und Gott bestätigt den Glauben, den wir haben, er bestätigt ihn. Er ist einfach da. Er ist einfach treu. Vorhin, ich wollte eigentlich schon ein bisschen eher da sein. Dann hatte ich noch einen Anruf und dachte, da muss ich einfach noch beten. Weil das war so dringend, so, die Person war so angegriffen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich bete noch, aber ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit. Und ich habe einfach gebetet und sie fühlte sich total frei danach. Und was stark war, das war eine Frau, die ist prophetisch in meinen Augen ziemlich begabt. Und dann sah sie auf mich runterfallen Samen. Apfelsamen, Maiskörner, ganz normale Samen. Und da habe ich gesagt, Halleluja, das nehme ich mir, wenn Gott mich segnet, weil ich einfach noch mal ein paar Minuten für jemanden mir Zeit nehme und bete. Weißt du, so ist Gott. Er ist einfach wunderbar. Manchmal kommen Anrufe wirklich in einem sehr ungünstigen Augenblick. Aber du musst auf dein Herz hören, du musst auf das hören, was in dir drin ist. Und wenn du den Eindruck hast, da musst du jetzt beten, damit die Person ruhig schlafen kann, die nächsten Tage gut verbringen kann und einfach steht im Vertrauen, im Glauben an Gott, im Glauben, dass Gott ihr hilft, im Glauben, dass Gott da ist, immer da ist. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als ganz pünktlich manchmal zu kommen. Weil Gott hat seine Zeitpunkte. Er gebraucht uns. Wir sind seine Kinder. Wir gehören Jesus. Er ist unser Herr. Der Heilige Geist lebt in uns. Gott will uns gebrauchen. Es gibt viele Menschen, die brauchen einfach ein Gebet von uns, eine Gegenwart. Die brauchen ein Gespräch mit uns. Das können wir im Voraus oft überhaupt nicht ahnen, weil wenn da so ein Anruf kommt, dann habe ich meistens nicht gewusst, jetzt ruft mich gleich jemand an. Aber wenn ich dann sage, du, es tut mir leid, dir geht's gerade dreckig, aber ich muss los. Ich bete nachher, wenn ich nach Hause komme für dich. Das werde ich auch noch tun, ganz ausgiebig. Aber dann stoßen wir einfach Menschen manchmal nur vor den Kopf. Weil Gott hat uns gesetzt für Menschen. Wir sollen für unsere Mitmenschen da sein. Wenn sie uns brauchen, nicht wenn sie uns missbrauchen, sage ich mal, ausnutzen, immer kurz gerade vorher anrufen, dann würde ich es nicht machen. Aber diese Person hat mich noch nie kurz, bevor ich wegging, angerufen. Und ich wusste in mir drin, wir haben den Heiligen Geist. Wir können einfach horchen, was ist jetzt dran? Und also ich bin immer dankbar, wenn Gott mich mal so gebraucht. Weil ich brauche es ja manchmal auch, habe ich ja kürzlich gerade noch erzählt, diesen Rippenstoß. Und dann war ich wieder da. Manchmal braucht es so gar nicht so viel. Weil wir leben ja mit Gott. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm. Er ist unser Vater. Wir sind eins mit Jesus. Ich liebe das einfach, ich muss das nochmal sagen. Also da ist Jesus und dann gehe ich da rein und ich bin eins mit Jesus. Und da ist Gott. Und da ist der Heilige Geist, der kommt genauso dazu, sage ich jetzt mal so. Und da ist Gott und Jesus und ich gehen eins und dann sind wir in Gott. Wir sind eins. Und wir können uns nicht im Alltag auseinander dividieren und sagen, okay, Gott ist da oben, ich telefoniere jetzt nicht. Da ist jemand, der Not braucht, ja, was kümmert es mich? Ich muss jetzt pünktlich los. Manchmal ist es einfach so, ja, wie soll ich sagen, was mache ich jetzt, das oder jenes? Und lass dich immer vom Heiligen Geist leiten. Immer vom Heiligen Geist, weil dann ist es immer richtig. Und ich war ja auch noch pünktlich da. Das kam ja noch dazu. Aber Gott macht keine Fehler. Wenn jemand wirklich aus Not bei dir anruft, das ist Evangelisation. Da brauchst du noch nicht mal auf die Straße zu gehen. Weil die Leute kommen praktisch über Telefon zu dir ins Haus. Aber sie brauchen es. Und wir brauchen es. Wie oft brauchen wir es selber, dass wir einfach mal sagen, ich brauche jetzt mal einen Menschen, mit dem ich reden kann. Weil ich sehe nicht mehr richtig klar. Wir haben jetzt zweimal das erwähnt, glaube nur. Ich weiß jetzt nicht, ob das bezogen war auf das Lied. Ich kenne ein Lied, glaube nur. Das ist wahrscheinlich ein allgemeines Kirchenlied. In meiner früheren Kirche sang man das häufig. Glaube nur, auch wenn die Stürme toben. Glaube nur. So bin ich schon so lange hier, dass ich schon denke, das ist schon früher. Also ihr habt es gehört am Livestream, gell? Ich verbessere mich jetzt offiziell. Das ist ein Lied von Irina. Verzeih mir. Ja, kann man mal sehen. Ein bisschen verwirrt. Ja, aber es ist eben so. Auch wenn die Stürme toben, glaube nur. Er hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. Also ich liebe das Lied und ich singe es sehr häufig zu Hause. Okay. Da kann man wieder mal sehen, manchmal muss man wieder korrigiert werden. Aber es ist einfach wirklich die Tatsache, auch wenn die Stürme toben. Weil wir brauchen nicht zu glauben, wenn es uns gut geht. Dann sage ich mal so, dann werden wir nicht getestet. Wenn alles glatt läuft, werden wir nicht getestet. Gott schickt jetzt nicht immer so einen Test, damit er uns testen kann. Aber er schickt manchmal Dinge oder lässt manchmal Dinge zu, besser gesagt, damit wir wachsen können. Damit wir einfach auch wirklich, wenn mal Stürme toben, einfach stehen. Dass wir lernen zu stehen in Stürmen. Fällt mir gerade so Paulus ein, aber das war ja jetzt wirklich Paulus. Auf seine. Auf seiner Schiffsreise. Als er mit dem Schiff kam, sie in ein Unwetter rein und alle hatten Angst, die Matrosen alle hatten Angst. Aber er hat gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Gott hat gesagt, ich werde dahin kommen. Das war jetzt Paulus. Es war auch mal Jesus mit seinen Jüngern. Aber das war jetzt Paulus. Und sie waren schiffbrüchig, aber hinterher fuhren sie wieder weiter. Und dann landeten sie auf Malta. Und dann wollte Satan ihn wieder attackieren. Und dann biss ihn eine Schlange in die Hand. Eine giftige, steht ja extra da. Und er hat das so gemacht und die Schlange fiel ins Feuer. Und alle haben geguckt, was passiert jetzt? Jetzt fällt er tot um. Nein, Paulus fiel nicht tot um. Er stand und er fuhr dann weiter. Weißt du, auch wenn die Stürme toben, ist egal, wie der Sturm sich gerade nennt. Wir sind eins mit Jesus. Wir sind eins mit Gott, weil Gott ist der Vater von Jesus Christus, dem wir gehören. Und der Heilige Geist wurde uns gegeben, damit wir immer auf Jesus hin ausgerichtet sind. Das ist so stark. Ich finde, das muss man, ich muss mir das wirklich ständig geben. Und vielleicht andere auch noch. Aber diese Tiefe zu erkennen, wir sind nicht alleine. Wir sind keine Alleinkämpfer, sage ich jetzt mal so. Wir müssen gar nicht kämpfen. Jesus hat schon alles erledigt. Wir müssen ihm glauben. Nicht nur an Gott glauben, an Jesus glauben, sondern ihm glauben. Wirklich ihm von ganzem Herzen glauben und vertrauen. Das ist das, was er auch möchte, was wir tun sollen. Und ich denke, das ist das, was wir möchten, dass wir da immer tiefer reinkommen. Dass wir überhaupt keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Wenn irgendein Zweifel aufkommt, ist Gott noch heute da für mich oder ist er nicht da? Hat er mir vielleicht gerade den Rücken gekehrt, weil das und das jetzt passiert? Nein, wir haben die Autorität Jesu. in seinem Namen zu sprechen und die Dinge müssen in die Ordnung Gottes zurückkommen. Und die Leute müssen in Ruhe schlafen dürfen, wenn wir mit ihnen gebetet haben. Es ist einfach so. Und die Situationen werden sich regeln. Weil Jesus ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Wir sind seine Stellvertreter hier auf der Erde. Und das müssen wir uns immer tiefer bewusst werden und Dinge einfach nicht zulassen. Geht es jetzt um Heilung oder geht es um Angriffe oder sonst was? Nein, Jesus hat alles getan und wir vertreten ihn hier auf der Erde. Und er hat uns seine Autorität gegeben und in der handeln wir und in der leben wir. Amen. Darf ich gleich das Lied singen? Altes Kirchenlied. Ist doch gut, ne? Immer wieder Neues. Deshalb, die älteren Lieder kommen einem schon vor, als ob sie aus der alten Gemeinde kommen. Halleluja. Ja, er sagt wirklich, glaube nur, in welche Situation wir auch immer sind, wie auch immer die Stürme sind. Und es ist so gewaltig, einfach Jesus auf dem See, er schläft bei diesem Sturm und die Jünger sind in höchster Panik und in höchster Aufregung und wecken ihren Meister und sagen, kümmert sich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus steht auf und bedroht den Wind und es ist Ruhe. Und weshalb konnte er den Wind bedrohen? Und weshalb ist überhaupt der Sturm, warum hat sich der Sturm überhaupt gelegt? Nicht bei den Jüngern. Warum hat er sich bei Jesus gelegt? Ich glaube, weil Jesus der Friedefürst ist. In Jesus war kein Sturm, sondern in Jesus war Frieden. Und deshalb hatte er Autorität über den Sturm. Das ist der Schlüssel. In jedem Sturm, in dem wir vielleicht kommen, in den du vielleicht reinkommst, sicherzustellen, ist der Sturm in mir auch oder ist er nur um mich rum? Und wenn der Sturm in mir ist und da gibt es keine Verdammnis, weil das kann mal sein, wenn es heftiger wird, dann müssen wir sagen, so und Sturm, du gehst wirklich aus mir raus. Und ich nehme den Frieden Gottes und ich lasse nicht zu vom Sturm, gebeutelt zu werden und dass der Sturm mich beherrscht, sondern ich habe die Autorität bekommen und der Friedefürst, der lebt in mir. Der Friedefürst lebt in mir, Frieden lebt in mir. Und es ist so gewaltig. Es ist so gewaltig zu wissen, egal welcher Sturm sich erhoben hat oder erheben wird oder wie auch immer, in dir ist der Friedefürst, in uns ist der Frieden. Und deshalb haben wir Autorität, zu jedem Sturm zu sprechen und er muss schweigen. Und er muss schweigen. Und das ist so powerful, auch wenn wir für unser Land beten und für unsere Stadt und Nationen und alle Nationen, Ukraine und so weiter, dass wir aus dem Frieden, den nur wir haben, in uns, keiner hat sonst den Friedefürst, keiner hat sonst den Frieden und deshalb sind unsere Gebete so powerful. Also denk nie wieder, dass deine Gebete nicht Kraft haben, weil du hast den Friedefürst in dir. Und ich glaube auch, manchmal kommen wir auch in Stürme, um ausgebildet zu werden, um zugerüstet zu werden, auch um in Stürme von anderen zu sprechen. Weil wir sind ja nicht nur für uns alleine da. Halleluja, danke Herr, wäre schlimm. Und ich glaube, Gott lässt manchmal Stürme in unserem Leben zu, damit wir fest werden, damit wir stark stehen, damit wir den Frieden in uns immer mehr regieren lassen und damit wir Frieden auch um uns herum verbreiten können und anderen helfen können. Guck mal, lass den Frieden in dir dominieren, lass den Frieden in dir regieren, nicht den Sturm. Und fang an, zu den Umständen in deinem Leben zu sprechen und zu sagen, schweig und verstumme. Schweig und verstumme. Mach das gerade mal. Wenn du einen Sturm in deinem Leben hast oder vielleicht im Leben von deinem Bruder, deiner Schwester und jemand anderem, einfach sag einfach mal gerade, schweig und verstumme. auch zu den Stürmen in unseren Ländern, sagen wir, schweig und verstumme. Halleluja. Und wir haben die gleiche Autorität wie Jesus. Das ist wichtig zu wissen, weil er ja in uns ist. Und wir könnten immer sagen, ja, das war Jesus, der konnte natürlich zum Sturm sprechen. Aber wenn wir sicherstellen, er ist in uns, er ist der Friede in uns und ich lasse mich vom Frieden überwältigen. Halleluja, dann haben wir wirklich Autorität. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir uns von nichts anderem überwältigen lassen, als nur von seinem Frieden. Sein Friede überwältigt uns in jeder Situation. Was nicht heißt, wir sind jetzt passiv und sprechen nicht mehr. Nee, wir lassen uns vom Frieden überwältigen und dann sprechen wir Ordnung in Umstände, Ordnung in unsere Bankkonten, Ordnung in unsere Körper, Ordnung in alles, was in Aufruhr ist, am Arbeitsplatz. Vielleicht gibt's da, hat dein Chef Probleme, deine Firma hat Probleme. Sprich und ruf Ordnung aus über deiner Firma. Weil oft sind die Chefs ja nicht gläubig, können das nicht. Also können wir es. In deine Enkel, in deine Kinder, sprich Frieden rein. In deine Nachbarn, die vielleicht unangenehm sind und nicht so im Frieden. Gibt's ja manchmal. Da sagen wir, Frieden ist in diesem Haus. Wo ich lebe, ist Frieden. In meiner Wohnung sowieso, aber auch um mich herum, ich dulde nur Frieden und nichts, keinen anderen Geist, weil in mir bewegt sich Frieden und ich dulde in mir wirklich nichts anderes. Wenn was anderes kommt und merkst, boah, der Friede kommt dir abhanden und der verlässt dich irgendwie, sagst, nein, im Namen Jesus. Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Jesus sagt aber, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen und damit auch Frieden im Überfluss. Also wir haben Leben im Überfluss, wir haben Frieden im Überfluss, daraus leben wir. Und so, weil wir daraus leben, überall wo wir hinkommen, bringen wir diesen Frieden hin, bringen wir dieses Leben hin. Halleluja, und Leben breitet sich aus um uns. Wenn wir beten für Menschen, wie Marion das gesagt hat auch, ja, dann breitet sich Frieden und Leben in den Menschen aus, in den Körpern, in den Seelen, wo auch immer das Problem ist. Das ist so powerful und es ist alles der Herr in uns. Halleluja, es ist alles aus seiner Kraft heraus. Alles ist da und wir haben für alles, für jede Herausforderung oder wo sich ein Sturm auftut, wir haben immer alles, um dem zu begegnen. Oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt, bitte, hilf mir, bet mal für mich. Wir haben alles. Es ist er. Es ist der Herr, der in uns lebt. Also musst du nie denken, oh, ich habe das am Ende nicht für diese Herausforderung, für diese Prüfung, die da auf mich zukommt oder so. Oder Abi oder was auch immer. Aber du hast alles. Klar, ein bisschen lernen ist auch gut. Auf jeden Fall. Davon entbindet uns der Herr noch nicht. Halleluja. Aber wir haben alles und in diesem Bewusstsein möchte er, dass wir leben. Und dass wir nicht mit eingezogenem Kopf einfach durch die Welt gehen. Angst, Hilfe, was könnte denn jetzt wieder kommen? Welcher Sturm könnte um die nächste Ecke kommen? Was war jetzt? War jetzt schon 3 Tage? War jetzt schon kein Sturm? Was ist, wenn morgen wieder irgendwas ausbricht oder so? Dann kannst du jetzt schon sagen, im Namen Jesus, morgen wird kein Sturm ausbrechen. Und falls doch, ja, du hast vergessen zu beten, also irgendwas bricht aus. Oder wo du auch keine Kontrolle drüber hattest, dann weißt du so, ich spreche jetzt und da ist Ruhe. Und da ist Ruhe, weil wir haben gesprochen im Namen Jesus. Und im Namen Jesus ist alle Autorität, dass jeder Sturm sich stillt und sich stillen muss. Und keine aufgewühlte See mehr um uns herum ist, sondern Frieden in Jesu Namen. Amen und Amen. Amen, Amen, Halleluja. Wow, wir haben Zugang zu allem, Halleluja. Freier Zugang, das ist Gnade, Amen. Wir haben Zugang zu allem. Halleluja. Ich habe heute diesen Vers gehabt, einfach, und den wollte ich euch gern vorlesen. Ich habe den extra aufgeschrieben hier aus der erweiterten Übersetzung. Und es passt auch zu dem, was jetzt gesagt worden ist. In Matthäus 11, Vers 11 bis 12, da lehrt Jesus die Jünger über, letztendlich lehrt er über den alten und den neuen Bund. Sie fragen ihn, was ist denn Johannes, was ist mit Johannes dem Täufer, wer ist Johannes der Täufer und so weiter. Und dann sagt er unter anderem, er sagt, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel, also mit anderen Worten unter dem neuen Bund, im Zeitalter der Gnade, mit anderen Worten, der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er, als Johannes der Täufer, der noch im alten Bund war. Ja, so viel überlegen ist der neue Bund dem alten Bund, dass der Kleinste im neuen Bund noch größer ist als der Größte im alten Bund. Okay? Und dann sagt er weiter, aber von den Tagen Johannes des Täufers an, also mit anderen Worten, vom Ende des alten Bundes an, ja, bis jetzt, und es geht weiter, ja, solange wir in diesem Zeitalter der Gnade leben, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und die erweiterte Übersetzung sagt noch dazu, sie reißen es an sich als einen kostbaren Preis mit leidenschaftlichem Eifer und intensiven Einsatz. Amen. Das heißt, wir leben im Zeitalter der Gnade, nicht im Zeitalter des Gesetzes. Da konnten wir uns was durch die Werke verdienen. Das habe ich am Sonntag, habe ich das ja auch nochmal gesagt. Da lebte Johannes der Täufer noch. Jetzt leben wir im Zeitalter der Gnade, wo uns alles zugänglich ist, ja, durch Jesus. Ja. In ihm haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt in einem Zeitalter der Passivität leben. Amen. Sondern im Gegenteil. Jesus sagt, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo die mit leidenschaftlichem Eifer und intensivem Einsatz das Reich Gottes an sich reißen. Amen. Das heißt, wenn er sagt, das Reich Gottes an sich reißen, dann heißt es so viel wie, all die Verheißungen, die uns in der Bibel gegeben sind, schon im Alten Bund gegeben sind, die damals noch nicht an sich gerissen werden konnten. Wenn da zum Beispiel steht, ja, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, dann konnten die Menschen im Alten Bund das nur einfach lesen und sagen, ja, schön, da freuen wir uns drauf, hoffentlich ist bald soweit. Aber mehr konnten sie nicht tun. Wir leben jetzt im neuen Bund, im Zeitalter der Gnade, und das bedeutet, wir können diese Verheißung an uns reißen. Wir können diese Verheißung auf die Erde holen. Und ich sag dir was, das ist kein Werk, sondern das ist das Werk Gottes in dir. Er will in uns, ich hatte wirklich so den Eindruck, er will in uns in dieser Zeit wirklich diesen leidenschaftlichen Eifer wecken. Er will das in uns hineinlegen, diesen, ich sag mal, diesen intensiven Einsatz, ja, diese Entschiedenheit einfach, mit der wir sagen, hey, ich gebe mich nicht damit zufrieden, so wie es momentan um mich herum aussieht, oder dass diese Person noch nicht zu Jesus gekommen ist, oder dass mein Familienangehöriger noch nicht gläubig ist, oder dass noch nicht überall im Land schon die Erweckung ausgebrochen ist. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, sondern ich reiße es runter vom Himmel. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Kannst du das sehen? Er möchte dieses Werk in uns bewirken. Er möchte dieses Werk in dieser Zeit der Gnade, er möchte dieses Werk in seinem Leib bewirken. Ja, weil er sagt, hey, die Leidenschaftlichen, die Entschiedenen, die Gewalttätigen, geistlich Gewalttätigen natürlich, okay, nicht so. Okay, es geht nicht um Muggis oder so. Aber die geistlich gewalttätig sind, sie reißen es an sich. Weißt du, manchmal haben Leute eine falsche Vorstellung von der Gnade. Sie denken, die Gnade ist okay, in Jesus ist die Gnade geworden, also jetzt kann ich mich aufs Bett legen und einfach warten, bis ich entrückt werde. Und das ist die Gnade. Ja, aber weißt du, dazwischen, bis du entrückt wirst, gibt's noch einiges hier runter zu holen auf die Erde. Amen. Und ich sag dir, du kannst gar nicht groß genug denken. Amen, weil wenn du dir die Verheißungen anschaust der Bibel, Paulus hat ja gesagt, alle seine Verheißungen sind Ja und Amen. Irgendjemand habe ich neulich sagen hören, dass es 776 verschiedene Verheißungen in der Bibel gibt oder so. Weiß ich nicht, es kommt sicher immer darauf an, wie man es zählt und was man alles als Verheißung wertet. Aber auf jeden Fall gibt es viele, viele, viele, viele. Amen. Viele, viele, viele, viele. Und Jesus sagt, wer... Denn wer es runterreißt, zieht es an sich. So viel du runterreißt, so viel ziehst du an dich. So viel ziehst du runter. Und Jesus möchte, und das war so mein Eindruck, wirklich, Jesus möchte in dieser Zeit uns wirklich diese Gabe von Entschiedenheit geben. Das ist Gnade. Versteh das nicht falsch. Verstehst du, das ist nicht der Appell jetzt, dass du hier aus eigener Kraft irgendwas ackern sollst. Sondern ich glaube, dass Jesus in unser Herz hinein diese Gabe, weißt du, das ist Glaube auch, ja? Diese Gabe des Glaubens. Wie wär's, wenn wir uns danach ausstrecken würden, dass wir eine Gabe des Glaubens für Erweckung in Deutschland und Europa bekommen? Warum nicht? Verstehst du? Du kannst eine Gabe des Glaubens haben für eine bestimmte Heilung oder für ein bestimmtes Wunder in einer bestimmten Situation. Das kennen wir alle und das ist wunderbar. Aber wie wäre es mit einer Gabe des Glaubens für Erweckung für eine ganze Nation? Amen. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jünger. Das heißt, das ist die Ebene, für die er den Leib Christi gerufen hat. Er hat uns nicht nur für Einzelne gerufen, sondern er hat uns gerufen für Nationen. Also lasst uns das an uns reißen, lasst uns sagen, hey, Deutschland für Jesus, Österreich für Jesus, Schweiz für Jesus, Frankreich für Jesus, Ukraine für Jesus, Russland für Jesus. Hey, wie wäre es mit einer Gabe des Glaubens für die Nationen, für unser Land, für Erweckung in Deutschland, für Erweckung in Europa. Halleluja. Ich glaube, ihr Lieben, er möchte das in uns bewirken. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Ich spüre das. Es kommt schon, es fällt schon. Ich muss gar nicht mehr viel sagen. Weißt du? Halleluja. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist offen. Weißt du, der Weg, um zuzugreifen, ist offen. Das Regal steht offen. Du musst nur zugreifen. Weißt du, vielleicht brauchst du ein Wunder in deinem Leben. Vielleicht brauchst du ein Wunder für andere Personen. Vielleicht brauchen wir definitiv alle, ein Wunder für unsere Nationen. Weißt du, es ist alles vorhanden. Es ist alles da. Und er möchte in uns diese Gabe des Glaubens aktivieren. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für alle deine wunderbaren Verheißungen, Herr. Herr, in Jesus sind sie Ja und Amen geworden. Das heißt mit anderen Worten, in Jesus haben wir freien Zugang. Und Heiliger Geist, ich bitte dich gerade jetzt, Herr, dass du deinem Leib ganz neu eine göttliche, geistliche Entschiedenheit gibst, Herr. Eine geistliche Gewalttätigkeit freisetzt, Herr, gepaart auch mit der entsprechenden Beharrlichkeit, dran zu bleiben, nicht nur einmal entschieden zu sein, sondern dran zu bleiben und zu sagen, jawohl, wir geben uns mit nichts weniger zufrieden als eine mächtige Ernte. 100 Millionen Seelen allein in Europa, Herr. Wir wollen es, Herr. 1 Milliarde Seelen auf der Erde, Herr. So wie du es durch Propheten gesagt hast, Herr. Herr, es kommt nicht automatisch zustande, sondern die Gewalttätigen reißen es an sich. Halleluja. Und wir wollen solche Gewalttätigen sein. Danke, Heiliger Geist, dass du diesen Geist der Entschiedenheit in uns bewirkst, Herr. Diesen Geist der Entschiedenheit, die Verheißung Gottes an uns zu reißen. Diesen Geist der Entschiedenheit, euch das Feuer Gottes vom Himmel herunterzuholen, Herr. Halleluja. Oh ja, wir sagen, Heiliger Geist, fall mit deinem Feuer auf unsere Nation. Fall mit deinem Feuer auf Europa. Fall mit einem Feuer für weltweite Erweckung, Errettung, Ernte auf deinen Leib in dieser Zeit, Herr. Halleluja, Herr. Wir greifen deine Verheißung, Herr. Ja, wir sagen, wir greifen 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn dein Volk, über dem dein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie kehren um von ihren bösen Wegen und sie bitten dich um Gnade, dann wirst du vom Himmel her hören und du wirst ihr Land heilen. Und wir sagen, jawohl, du heilst unser Land. Wir reißen es herunter. Wir reißen es herunter im Geist. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so in Deutschland und in Europa und in unserem persönlichen Leben. Wir sagen, jawohl, wir reißen herunter. Durch die Wunden Jesus sind wir geheilt. Oh, wir reißen herunter in dem Namen Jesus. Ich und mein ganzes Haus wird dem Herrn dienen. Halleluja. Wir glauben an den Herrn Jesus und wir und unser ganzes Haus werden errettet. Danke, Jesus, Herr, für diese Verheißungen, Herr. Oh, wir reißen sie runter vom Himmel. Oh, Shakaranamasakananana. Komm, greif mal ein bisschen zu. Lass sie mal füllen mit dieser heiligen Entschiedenheit. Lass sie mal füllen. Halleluja. Ja, du darfst frei beten einfach, was auch immer du auf dem Herzen hast. Halleluja. Sieh es an dich, sei so jemand. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns diese Entschiedenheit bewirkst, Herr. Halleluja, Halleluja. Leidenschaftlichen Eifer und intensiven Einsatz, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, für uns persönlich, auch für jeden, der bei Livestream zuschaut, aber auch, Herr, für die Menschen um uns herum, für unsere Stadt, für unsere Region, für unsere Nation. Halleluja. Wir ergreifen es, Herr. Wir reißen es an uns, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wenn du einfach etwas, wo du spürst, das ist für uns alle auch, was wir zusammen runterreißen sollen im Geist, dann darfst du einfach ins Mikrofon kommen und darfst einfach mit intensivem Einsatz und geistlicher Gewalt das runterholen. In Jesu Namen. Und da gebe ich das Mikrofon frei. Halleluja. Wir reißen die Auferstehungskraft Jesu runter. Im Namen des Herrn setzen wir das frei. Und es fließt mit Kraft und Autorität und Vollmacht durch unser Land und durch Europa und über diese Erde. Im Namen Jesus. Das Feuer Gottes kommt mit Macht und Autorität. Und es durchdringt alles und es setzt alles in Brand. Im Namen Jesus. Oh, shit. Oh Herr, wir beten für unsere Städte, Vater. Fall auf unsere Städte, Herr. Fall auf Filderstadt. Fall auf Filderstadt. Fall auf Stuttgart, Vater. Fall auf den Großraum Stuttgart. Fall auf Berlin. Halleluja. Bern, Basel, überall. Halleluja. Wien, Herr, Österreich. Jede Stadt, Herr, jede Stadt. Fall mit deinem Feuer. Heiliger Geist, fall mit deinem Feuer auf jeden Menschen, Herr. Auf jeden, der in Europa lebt, Herr. Danke für diese 100 Millionen Ernte. Wir preisen dich, Herr. Europa wird gerettet. Herr, wir rufen es aus. Europa wird gerettet. Europa ist nicht der dunkle Kontinent, sondern der Kontinent des Lichts. Der Kontinent des Lichts. Und wir rufen Licht in jede Nation, Licht in jede Stadt, Licht in jeden Ort, Licht in jeden Menschen hinein. Danke, Herr, dass dein Licht stärker ist als die Finsternis. Danke, Herr, dass durch dein Licht die Finsternis vertrieben wird, Herr. Wir preisen dich, Herr, hier und überall. Überall, überall. Wir danken dir, dass der Leib jetzt aufsteht, Herr. Wir segnen den ganzen Leib, Herr, dass er aufsteht aus Passivität, aus Minderwertigkeit und seine Autorität ergreift. Im Namen Jesus, danke, dass wir eins sind, Schulter an Schulter mit dem ganzen Leib und Herr, diesen Kontinent einnehmen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, wir greifen Einheit, Einheit für den Leib Christi, Einheit für den Leib Christi weltweit. Wir ergreifen deine Liebe, Herr, für die Menschen in der Welt. Wir ziehen deine Liebe für diese Welt, dass erkaltete Herzen wieder warm werden. Wir widerstehen jedem Geist der Kriegstreiberei. Wir setzen deine Ruhe, deinen Frieden frei. Danke, Herr, danke, Herr. Wir ziehen deine Pläne vom Himmel, deine Pläne für diese Welt, deine Pläne für diese Menschen. Danke, Herr, dass deine Pläne zustande kommen. Danke, Herr, danke, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass jeder wirklich seine Verantwortung sich bewusst wird. Einfach, ja, wir sind Weltveränderer und dass wir das shiften können gemeinsam. Und dass es eine mächtige Aufgabe ist und dass keiner irgendwie zurückhält. Und Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich noch kühner machst und wirklich stehen lässt fürs Evangelium. Egal, und wenn wir in Bedrängnis kommen oder egal, was auf uns zukommt, aber dass wir wissen, dass du in uns lebst und dass du der wahre Gott bist und dass Mächtiges geschieht und dass wir das jetzt auch erleben dürfen, jetzt auch in dieser Zeit, wo wir leben. Danke, Herr. Das, so wie in den Erweckungen der Vergangenheit, dass du einfach mit deinem Geist der Überführung kommst, Herr, auf unser Volk, dass sie einfach erkennen, ihre Verlorenheit, ihre Sünde und dass sie einfach verzweifelt zu dir schreien, Herr, dass sie wirklich, ja, sich beugen, Herr, unter deine mächtige Hand und dass sie erkennen, ich brauche Jesus, ich muss gerettet werden, dass sie zu uns kommen und uns fragen, was soll ich tun, um errettet zu werden. Danke, Jesus, dass dein Geist jetzt mächtig kommt auf jeden Einzelnen, der noch verloren ist. Und ich bitte dich jetzt für alle Moslems in unserem Land, begegne du den Moslems jetzt. Vater, ich bitte dich für Träume, ich bitte dich für Visionen, ich bitte dich für mächtige Begegnungen für jeden einzelnen Moslem. Und dass die Moscheen umgewandelt werden in christliche Gemeinden, wo Jesus angebetet wird. Dass die Islamuniversitäten umgewandelt werden in christliche Universitäten, wo geistliche Leiter und Missionare ausgebildet werden. Ich danke dir für Erweckungskraft auf alle Moslems in Deutschland und in Europa. Vater, hab Dank. Du gibst deinen Geist auf mächtige Art und Weise aus über ihn. Du tust gewaltige Wunder, Heilungen, Zeichen und Wunder unter den Moslems. In Jesu Name. Amen. Ja, ich sehe überall diese Herrlichkeitszentren und der Herr ist an einem Regler dran und wenn wir jetzt gebetet haben, wenn wir beten, ich bete jetzt auch gleich dafür, dann geht das Licht, dass diese Herrlichkeitszentren ausstrahlen, das wird hochgeregelt, das wird hochgeregelt. Ich spreche es aus im Namen Jesu. Dieses Licht wird gleißend von den Herrlichkeitszentren. Das sind nicht einfach irgendwelche Funzeln, die da vor sich hin funzeln, sondern dieser Energie, diese Power, dieses Leuchten, dies wird strahlend, weil der Heilige Geist immer mehr durchdringt. Er wird immer mehr durchdringt. Und es ist Stadt auf dem Berg. Es sind Städte auf dem Berg, die nicht übersehen werden können. Sie leuchten und sie ziehen diese Millionen von Menschen an. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte gleich den Traum weitergeben, den ich heute Nacht gehabt habe. Und zwar war ich in einer großen Halle mit vielen Leuten, war eine Versammlung und plötzlich kam von draußen Starkregen. Und der Starkregen, der führte zu einer gigantischen Überflutung, also das war alles überflutet und das Wasser war aber nicht klar, sondern es war eine braune Brühe und das steht für die Ungläubigen. Das heißt, es wird etwas geschehen in der unsichtbaren Welt und zwar, dass die Ungläubigen, mit denen man gar nicht rechnet, dass die in Scharen zu Gott kommen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, danke Herr, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind, Herr. Danke Herr, dass wir in dieser Zeit leben, Herr. Danke Herr, dass wir in dieser Zeit der Herausforderungen leben dürfen, aber gleichzeitig in der Zeit der endlosen Möglichkeiten, Herr, die du gegeben hast, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Vater, Herr, für Zeichen und Wunder, die du tust, Herr. Noch viel mächtiger, Herr. Mächtige Schlüsselwunder, Herr, die Menschen in Scharen zu dir bringen, Herr. Machtvolle Taten, Herr, die Menschen auf dich aufmerksam machen, Herr. Danke, Jesus, Herr. Größere Wunder, Herr. Größere Wunder sogar, als du sie getan hast, Herr, hast du verheißen, Herr. Wir reißen es an uns, Herr. Machtvolle Taten, machtvolle Durchbrüche, Heilung, Wunder, ja, Versorgungswunder, Herr. Übernatürliche Finanzwunder, Herr. Oh, wir reißen es an uns, Herr. Halleluja. Durchbrüche, Herr. Durchbrüche in unserer Familie, Herr. Danke, Jesus, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Durchbrüche in der Regierung. Durchbrüche in den Regierungen, Herr. Durchbrüche, Herr. Durchbrüche, Vater. Durchbrüche, Vater. Durchbrüche, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Wow, ich habe gerade so ein Bild und zwar sehe ich wirklich diese Truppe und ich glaube, das sind wir und wirklich so wie so ein Zug, der so vorwärts marschiert, wirklich mit dieser Entschiedenheit vorwärts presst. Und das ist nicht nur eine Explosion, sondern ich sehe diese Kontinuität da drin, diese Beharrlichkeit, wie dieser Zug volle Power im, von hinten oder wie auch immer im Zug, die sie Kohlen oder was, ich habe so einen Dampfzug gesehen. Ja, ist auch schon ein bisschen älter, ja. In meiner alten Gemeinde. Nein, also, Halleluja. Aber ich habe das so gesehen, wirklich dieser Zug, wirklich mit Schubkraft, richtig Schub, das ist diese Leidenschaft, das ist diese Entschiedenheit, das ist diese, und gleichzeitig diese Beharrlichkeit, kontinuierlich diese Schubkraft, die nach vorne geht. Halleluja, danke Jesus, Herr, dass wir Teil dieser Armee sein dürfen, Herr. Oh, danke Jesus, Herr, mit Schubkraft vorwärts gehen dürfen, Herr. Oh, ich preise dich, Herr. Danke, danke, danke, danke, danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ah, danke, Jesus. Hey, Schaffer. Halleluja. Wow. Also, lass uns weiter marschieren. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Der Zug der Erweckung rollt. Ha. Halleluja.